Der beste Partymix für euer Wochenende. Radio Kiepenkerl. Jetzt wird weiter gefeiert. Es ist 23 Uhr. Radio Kiepenkerl Nachrichten. Das Update. Ich bin Dirk Zeitler.